Bayern 2. Grenzenlos hören. Jetzt auch auf dem Smartphone. Die Bayern 2 App. Das Radio, das auf mich hört. Ab sofort für iOS und Android. Symbol CU. Ordnungszahl 29. Aussehen lachsrosa metallisch. Aggregatzustand fest. Härtegrad 3,0. Schmelzpunkt 1084,62 Grad Celsius. Name Kupfer. So beschreibt wohl ein Chemiker den Stoff, der im Periodensystem der Elemente zu den Übergangsmetallen zählt. Kupfer gehört heute wie selbstverständlich zu unserem Alltag. In der Landwirtschaft wird es gegen Bakterien und Pilze eingesetzt. Als hervorragender Wärme- und Stromleiter kommt es in elektrischen Geräten vor, in Handys, Computern und Telefonkabeln. Es befindet sich in unseren Münzen und auf unseren Hausdächern, in Musikinstrumenten und im Essbesteck. Und nicht zuletzt in uns selbst. Denn der menschliche Körper braucht es für das Immunsystem. Ohne dieses Spurenelement, das in Schokolade, Getreide, Gemüse und Nüssen vorkommt, können wir nicht leben. Aber zu viel Kupfer schadet, führt zu Problemen im Immunsystem oder gar zu Vergiftung. Kupfer hat auch Menschheitsgeschichte geschrieben, seit Jahrtausenden. Denn der Stoff kommt in elementarer Form in der Natur vor, sagt der Archäologe Günter Kaufmann, Kurator und Konservator am Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen. Kupfer kommt als Material, als gediegenes Kupfer eben in der Natur vor. In der Zwischenzeit ist es so, dass es nur mehr sehr, sehr wenig zu finden ist. Aber eben in der Urgeschichte musste sehr wahrscheinlich noch einiges von diesem gediegenen Kupfer in den Ebenen zu finden sein, das als erstes eben von den Leuten genutzt worden ist. Erst später ist man dann dazu übergegangen, dass man das Kupfer aus den Erz herausgeschmolzen hat. Das gediegene Kupfer ist eben der Beginn der Kupferverarbeitung. Das in glänzend roten oder dunklen Klumpen geheimnisvoll vor sich hin schimmernde Mineral mit seinen verwachsenen Kristallformen hat auf die Menschen früherer Jahrtausende eine große Faszination ausgeübt. Neben Gold, Silber und Zinn gehört Kupfer daher zu den ersten Metallen, die der Mensch kennenlernte und bald auch systematisch nutzte. Man kann sich gut vorstellen, wie eines Tages ein Stück gediegenes Kupfer ins Feuer gelangte, vielleicht aus Versehen. Und als man es danach rausholte, erkannte man, dass es ganz weich und leicht zu bearbeiten war. Plötzlich konnten unsere Vorfahren also Geräte und Schmuckobjekte aus Metall herstellen. Anfangs wohl nur kleine Anhänger mit schillernd bunten Farbpigmenten. Dennoch war es eine faszinierende Entdeckung. Immer wieder. Denn die Geschichte des Kupfers zieht sich über viele Jahrtausende hin, sagt der Archäologe Günter Kaufmann. Vor über 10.000 Jahren hat man natürlich Kupfer schon in Anatolien genutzt. Also im Vorderen Orient hat das alles begonnen. Nach Europa, auf dem Balkan, ist das im 5. Jahrtausend gekommen. Und bei uns im Alpenraum hat man eigentlich erst dann mit dem Ötzi ungefähr ja, 3.500, 3.300 oder bis 3.000 vor Christus begonnen, mit Kupfer zu experimentieren und Kupfer eben dann auch zu benutzen. Nicht nur zu benutzen, sondern auch herzustellen. Reines Kupfer wurde nicht geschmolzen, sondern nur erhitzt, um dann weiterverarbeitet zu werden. Weil es aber nur selten in reinem Zustand vorkommt, sondern meist gebunden ist in Erzen, zum Beispiel im grün glänzenden Malachit, hat der Mensch angefangen, das Kupfer aus dem Gestein herauszulösen. Ein langwieriger und arbeitsaufwendiger Prozess, den man Verhüttung nennt. Der Mensch hat dann eben begonnen, aus diesen verschiedenen Erzformen dieses Kupfer herauszuholen, das Gestein zu zertrümmern, das Daubegestein zu sortieren und dann das Erzgestein mit Kupfergehalt zu rösten und in einem zweiten Schritt nochmals zu erhitzen, um dann das Kupfer herauszuschmelzen und das Abfallprodukt, eben die Schlacken, zu entfernen. Mit diesem Prozess der Verhüttung hat man dann letztendlich das Kupfer aus dem Gestein geschieden und somit eben reines Kupfer, mehr oder weniger reines Kupfer erhalten, das man dann als Kupferbarren in Kupferformen verhandeln hat können. Heavy Metal, so heißt die Kupferausstellung, die 2016 im Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen zu sehen war. Aber warum eigentlich Heavy Metal? wo Kupfer doch so weich ist. Viel weicher als Eisen und Stahl, ja sogar weicher als Bronze. Reine Definitionssache, sagt der Archäologe Andreas Putzer, der Kurator der Bozener Schau. Kupfer wurde als hartes Metall, als Schwermetall definiert, weil es das erste Metall war, das in der Menschheitsgeschichte eingeführt wurde. Ein wichtiger Schritt. Denn aus seiner Entdeckung konnte der Mensch mit einem Mal ganz praktische Vorteile ziehen. Der Mensch war vorher immer an diverse Rohstoffe gebunden, um diverse Objekte herzustellen. Dieses Kupfer hat ihm erstmals ermöglicht, aus einem Rohstoff Werkzeuge herzustellen, aber auch gleichzeitig Schmuckgegenstände. Das war vorher nicht möglich und vielleicht einer dieser Beweggründe, wieso dieses Kupfer so erfolgreich war. Ein weiterer Grund: Kupfer glänzt und schimmert in allen möglichen Farben. Es schaut einfach schöner und geheimnisvoller aus als ein ganz normaler Stein. Und damit wollte sich der Mensch natürlich schmücken. Die allerersten Formen sind Schmuckgegenstände gewesen und ganz einfache Formen, Geräte, eben die Beilchen, die Beile, die man aus Kupfer hergestellt hat. Später kommen dann noch die Dolche dazu in der Kupferzeit. Beile und Dolche sind eben sehr, sehr verbreitet und natürlich die Schmuckgegenstände, Spiralen oder kleine Anhänger. Das sind die gängigen Materialien, die in der Kupferzeit verwendet worden sind. Diese sogenannte Kupferzeit oder Kupfersteinzeit dauert etwa von 4300 bis 2200 vor Christus. Sie liegt zwischen dem Ende der Steinzeit und der frühesten Bronzezeit, wird allerdings regional recht unterschiedlich beurteilt. In der Forschung gibt es zum Beispiel eine italienische Schule, die seit dem 19. Jahrhundert vom Enneolithikum spricht, also von einer eigenständigen Kupferzeit mit herausragenden Kulturen wie im italienischen Remedello oder Rinaldone. Nördlich der Alpen existiert hingegen eine mitteleuropäische Schule. Für sie war die Kupferzeit lange keine eigenständige Periode, sondern Teil des Neolithikums, das direkt in die Bronzezeit übergegangen ist. Archäologe Andreas Putzer schließt sich eher der südlichen Deutung an, gibt dabei aber auch etwas zu bedenken. Ich würde das als eigene Zeit einschätzen. Man muss allerdings sagen, dass es beispielsweise Kulturgruppen gibt im Nordwesteuropa, die dieses Kupfer nicht annehmen. Also es scheint sie nicht so interessiert zu haben. Dort sind nach wie vor Steinbeile zu finden aus hochwertigem Jadeit, der unter anderem aus Ligurien importiert wird. Also es sieht danach aus, als hätten nicht alle Kulturgruppen diesen neuen Rohstoff oder diese neue Entdeckung angenommen. Der Wissenstransfer zog sich über Jahrhunderte hin. Und die Kenntnisse, die mit der Produktion und der Verarbeitung des Kupfers verknüpft sind, breiteten sich nur langsam aus. Vom vorderen Orient über Südosteuropa nach Mittel- und Nordeuropa. Dort, wo das Kupfer angenommen wurde, hatte es bald auch kultische Bedeutung. Immer wieder werden dünnwandige Kupferobjekte in Gräbern entdeckt. Für die alltägliche Nutzung wären sie viel zu schwach gewesen. Sie wurden offenbar als Beigaben eigens für die Toten hergestellt. Reine Symbolobjekte also, sagt der Archäologe Andreas Putzer. Kupferobjekte scheinen auch den Göttern gefallen zu haben. Also es gibt hier in der Nähe von Bozen einen Kultort, einen der bedeutendsten hier in Mitteleuropa, wo zahlreiche Kupferbeile gefunden wurden, wobei es sich vermutlich um Barren handelt, denn die Beile taugen absolut nicht zum praktischen Gebrauch. Entscheidend war natürlich immer die Frage, ob eine Kulturgruppe Zugang zu dem Rohstoff hatte. Die großen Siedlungen entwickelten sich dann dort, wo die Minen lagen und den Menschen ausreichend Kupfer zur Verfügung stand. War dieser Bodenschatz erst einmal geborgen, konnte er natürlich auch getauscht werden. Andere Produkte wurden als Gegenleistung fürs Kupfer eingenommen. Diese frühe Form von Handwerk und Handel war also unter Umständen eine Quelle für den Reichtum einer Gruppe und für die Entwicklung unterschiedlichster Berufe. Ja, man braucht einen Köhler, also jemand muss die Holzkohle produzieren. Man braucht auch immer Wasser. Die Öfen befinden sich häufig an Punkten, wo natürliche Luftzufuhr herrscht, also wo natürliche Winde sind. Man braucht dann auch den Minenarbeiter, der das Erz rausholt. Das Erz muss dann klein geklopft werden, das heißt, das Taubegestein wird sofort eliminiert und übrig bleibt dann das kupferhaltige Erz, das dann verhüttet wird. Und dann habe ich ja erst das Kupfer. Dann muss das Kupfer ja nochmals geschmolzen werden, um das in eine gewünschte Form zu gießen. Nach dem Guss muss das noch weiter bearbeitet werden. Es kann noch kalt und warm gehämmert werden, also geschmiedet werden und poliert. Es ist ein sehr langer Weg bis zum Endprodukt, das wir im Museum sehen, ja. Kupferverarbeitung ist ein mühsames Geschäft, das sehr viel Erfahrung braucht, denn es kann bei der Herstellung immer vieles schiefgehen. Aber aus Schaden wird man klug, auch bei der Verhüttung, sagt der Archäologe Günther Kaufmann. So führt das angehäufte Erfahrungswissen letztlich dazu, dass sich in den frühen Gesellschaften echte Spezialisten herausgebildet haben. Also die Leute, die in den Bergwerken arbeiten, müssen zum einen eben das Kupfererz erkennen können. Und noch komplizierter ist die Verhüttungstechnik. Also diejenigen, die die Verhüttung vorgenommen haben, das waren sicherlich hochgradig spezialisierte Handwerker. In dem Fall kann man fast schon sagen, die ausschließlich in diesem Bereich gearbeitet haben. Also für diese hochspezialisierten Personen brauchte es dann natürlich eine gesellschaftliche Struktur, die ihnen dann eben das Notwendige zum Essen und Leben gewährleisten konnten. Und insofern beginnt hier schon eine leichte Strukturierung der Gesellschaft, eben im Arbeitsbereich, in der Arbeitsteilung selbst. Die einen betreiben wie althergebracht Ackerbau und Viehzucht, sorgen für das Nötigste zum Essen und zum Leben. Die anderen hingegen beginnen schon mit einer spezialisierten Handwerkstätigkeit, die erst eigentlich nur Statussymbole und einfache Schmuck und Geräte herstellt, die dann aber immer mit dem Verlauf der Jahrtausende immer komplizierter werden und die zu einem richtigen Handwerksbetrieb werden. Am Ende der sogenannten Kupferzeit, vor 4300 Jahren, zog ein junger Mann aus den Westalpen in die Fremde. Weit hinauf in den Norden, auf die britischen Inseln, 1000 Kilometer entfernt von seiner ursprünglichen Heimat. Dort oben wurden seine besonderen Fähigkeiten dringend gebraucht. Der Mann war nämlich Schmied und vertraut mit den Geheimnissen der Kupferverarbeitung. Diese Kenntnisse fehlten damals in England. Und so wurde der Schmied aus den Alpen in seiner neuen Heimat zu einem reichen und angesehenen Mann. Als er starb, bestattete man ihn mit 10-mal mehr Beigaben als normale Leute. Man gab ihm fein gearbeitete Dolche aus spanischem Kupfer mit ins Jenseits. Und sein Haar schmückte man mit goldenen Ringen. Im Jahr 2001 hat man das Grab in Amesbury in der südwestenglischen Grafschaft Wiltshire wiederentdeckt. Der Schmied, der auch als Bogenschütze von Amesbury in die Lehrbücher der Archäologie einging, gehörte zur Gruppe der sogenannten Glockenbecherleute. Sein Fund ist ein Beweis dafür, dass die Menschen jener Zeit schon weit reisten. Nicht zuletzt, um das Wissen der Metallverarbeitung in die Welt zu tragen. Ein Wissen, das auch das Zusammenleben der Menschen damals revolutionierte. Denn mit dem Aufkommen des Metalls am Ende der Steinzeit entwickelte sich auch die Arbeitsteilung. Und mit ihr entstand eine hierarchische Gesellschaft, sagt der Bozner Archäologe Günther Kaufmann. Etwas zugespitzt formuliert kann man also sagen, dass Kupfer verantwortlich ist für den Beginn sozialer Ungleichheit. Man sieht das eben sehr gut in den Gräberfällen, dass es eben reichere Gräber gibt, wo eben Personen schön ausgestattet waren mit Kupferobjekten, Frauen mit reichem Gehänge oder mit schönen Schmuckgegenständen, Männer mit Beilen und Dolchen. Und es gibt dann eben auch ärmere Gräber, wo keine Beigaben oder nur so wenige Beigaben vorhanden sind. Und so kann man sich dann eben vorstellen, dass die Gesellschaft sich im Verlauf dieses dritten Jahrtausends, bei uns beginnend schon mit dem vierten Jahrtausend, dass die Gesellschaft sich in der Kupferzeit sich immer mehr strukturiert hat und auch eine soziale Hierarchie entstanden ist. Menschen, die Kupfer produzierten, mussten nicht unbedingt selbst Herrscher sein. Aber sie spielten dank ihres Wissens eine besondere Rolle und hielten sich zumindest in der Nähe der Mächtigen auf. Der wohl bekannteste Mensch der Kupferzeit ist Ötzi, eine gut erhaltene Feuchtmumie, die heute im Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen in einer Kühlkammer liegt. Ötzi lebte 1000 Jahre vor dem Bogenschützen von Amesbury, um 3300 vor Christus. Bei seinem Tod, Ötzi wurde von einem Pfeil in den Rücken getroffen, also heimtückisch ermordet, trug er ein fast komplett erhaltenes Kupferbeil bei sich. Diese Beilklinge ist für die Archäologen ein sicherer Hinweis darauf, dass der Südtiroler Mann aus dem Eis eine ranghohe Persönlichkeit in seiner Gruppe war. Denn solche Beile aus Kupfer standen damals nicht jedem zur Verfügung. Kupfer war etwas Besonderes. Wo die bäuerliche Durchschnittsbevölkerung nur säen und ernten oder Tiere hüten und melken konnte, da war das Spiel mit den Elementen und die Verwandlung von Materie etwas Übernatürliches, sagt Günther Kaufmann. die Leute, die aus Gesteinen plötzlich ein fließendes Metall, Kupfer herausgeholt haben, das waren natürlich große Zauberer für die damalige Zeit und für die damalige Gesellschaft. Das waren Magier, die besondere Fähigkeiten gehabt haben. Denn wer das auch immer versucht hat nachzumachen, ist daran gescheitert. Und dieses Wissen der Verhüttungstechnik und dann auch der Gießtechnik, das waren natürlich schon besondere Persönlichkeiten, die effektiv auch was Sphärisches, was Magisches, was Religiöses in sich hatten. Daneben hatte das Kupfer schon damals eine Funktion, die es bis heute nicht verloren hat. Wer seinen Geldbeutel aufmacht, wird darin 1 oder 2 Cent Münzen finden. Die sind aus Eisen, haben aber eine Kupferummantelung. Solches Kupfergeld, sagt Andreas Putzer, gab es schon vor Jahrtausenden, wenn auch in etwas anderer Form. Es gibt effektiv Funde aus ganz Europa, sogenannte Depotfunde, wo große Kupfermengen in Form von Beilbaren entdeckt wurden. Und dieses Kupfer könnte sehr wohl als Währung unter Anführungszeichen in Verwendung gewesen sein. Wie ausgedehnt die wirtschaftlichen Beziehungen schon zu Ötzis Zeiten waren, zeigen Untersuchungen an seinem wertvollen Beil. Anders als lange vermutet, stammt das Kupfer der Klinge nämlich nicht etwa aus dem Alpenraum, sondern aus Mittelitalien, aus der südlichen Toskana. Für die Forscher stellen sich damit ganz neue Fragen. Kam Ötzi womöglich als Händler bis in die Gegend des heutigen Florenz? Könnte gut sein, denn ein Warenaustausch hat schon lange vor Ötzis Zeiten stattgefunden, sagt der Archäologe Günther Kaufmann. Es ist sicherlich so, dass Kupfer verhandelt worden ist. Also das belegen im Grunde schon die allerältesten Kupferobjekte, die im Balkan hergestellt worden sind oder zumindest identische Formen von solchen Objekten sind bei uns im Alpenraum gefunden worden, schon um 4000 vor Christus, als von Kupferzeit noch lange keine Rede war. Und ähnliche Beile sind auch gefunden worden, eben in Norddeutschland, eben auch in dieser Zeit um 4000 vor Christus, als dort zum Teil ja noch mesolithische Siedlungsgruppen gelebt haben. Also insofern ist es schon so, dass Kupfer seit Anbeginn verhandelt worden ist. Der Beweis natürlich muss dann über die Herkunft des Kupfers selbst belegt werden. Es ist jetzt schon so, dass einige Lagerstätten charakterisiert werden können und dem auch dann Kupfer zugewiesen werden kann. Aber das ist eben jetzt ein Forschungsstrang, der sich seit 10 Jahren entwickelt hat und in Zukunft wird man da genaueres wissen. Der Handel mit Kupfer führte dazu, dass die Kulturgruppen vermehrt miteinander in Kontakt traten. Das förderte auch den kulturellen und intellektuellen Austausch. Und so kam es in jener Zeit zu revolutionären Entdeckungen. Der älteste Fund eines Wagenrades stammt aus Slowenien und datiert um das Jahr 3300 vor Christi Geburt, also zur Zeit des Ötzi. Etwas später wird dann auch der Pflug erfunden. Die Kupferzeit ist eine Zeit des Umbruchs und Erneuerungen. Umstritten ist in der Forschung allerdings immer noch, wie viel Kupfer damals wirklich im Umlauf war. Bisher ging man davon aus, dass es sehr wenig Material gewesen ist, auf das auch nur bestimmte gesellschaftliche Gruppen Zugriff hatten. Schaut man sich allerdings spätere Verhüttungsplätze an, kann man eine sehr hohe Produktion von Kupfer veranschlagen, zum Beispiel in Südtirol. Für den Fundort Milland bei Brixen etwa darf man aufgrund des Abfallprodukts, der Schlacken, von einer Produktion von 300 Kilogramm Kupfer ausgehen. Eine gewaltige Menge, hergestellt innerhalb weniger Jahre. Demgegenüber stehen aber nur sehr wenige Kupferobjekte, die tatsächlich gefunden wurden. Keine 5 Kilo für die ganze 1000-jährige Kupferzeit in Südtirol. Wo also ist das ganze Kupfer geblieben? Vieles mag noch in der Erde verborgen sein, sagt der Archäologe Andreas Putzer. Aber der Rest? Der ist wohl wiederverwendet worden. Denn Kupfer kann zu 100% recycelt werden. Wir haben ja am Ende der Kupferzeit die Bronzezeit, wo ja weiterhin Kupfer notwendig ist, um Bronze herzustellen. Und es könnte gut sein, dass ein Großteil dieser Kupferobjekte aufgeschmolzen wurden, um dann Bronzeobjekte herzustellen. Irgendwann entdeckte der Mensch, dass er seine Waffen und Geräte härter und widerstandsfähiger machen kann, wenn er das Kupfer mit Zinn vermischt. Solche Kupfer-Zinn-Legierungen nennt man Zinnbronze. Anfangs waren es nur schwache Legierungen mit 2 bis 4% Zinn. Aber von Generation zu Generation haben sie sich verbessert. Von wirklicher Bronze spricht man ab einem Gehalt von 8 bis 10%. Solche echte Bronze setzte sich im Alpenraum erst zu Beginn des 2. Jahrtausends durch. Mit der Bronzezeit war die Steinzeit dann endgültig vorbei. Der Mensch trat ein in ein neues Zeitalter der aufwendigen Metallbearbeitung. Mit ganz neuen Erfindungen, effizienteren Waffen und ausgedehnten Handelsnetzen. Kupfer aber blieb wichtig und ist es auch heute noch. Der bedeutendste Produzent des Schwermetalls ist in unseren Tagen Chile, mit großem Abstand gefolgt von Peru und den USA. Doch die größten Lagerstätten wurden noch gar nicht angeschnitten. Es wird geschätzt, dass die Kupferressourcen bei über 3 Milliarden Tonnen liegen, wobei die Vorkommen in der Tiefsee noch nicht dazu gerechnet sind. Abgebaut werden diese Reserven wohl erst, wenn es sich lohnt. Darüber entscheidet der Preis im Welthandel. Und der wird an den Rohstoffbörsen unseres Planeten ermittelt. Eine Verknappung von Kupfer ist also nicht in Sicht. Denn auch das Recycling wird weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Im großen, industriellen Maßstab und im kleinen. Zum Beispiel auf den Müllhalden Afrikas, wo Jugendliche riesige Kabelknäuel verbrennen oder alte Handys zerlegen, um an das Kupfer zu gelangen. Das verkaufen sie für ein paar Euro an Schrotthändler, die es weiter exportieren, vor allem nach China. Auch das gehört zur abenteuerlichen Geschichte eines allgegenwärtigen Rohstoffs, der einst die Welt veränderte. Sie hörten »Mit Kupfer aus der Steinzeit«, wie der Mensch das erste Metall nutzte, von Thomas Grasberger. Es sprachen Irina Wanka, Axel Wostri und Heinz Peter. Technik Michael Krugmann, Regie Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.